Über zum Kreuz! Boom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum letzten Teil des Final Fantasy Podcasts. Heute reden wir über die ganzen Ableger der Reihe, die halt, naja, es ist ziemlich groß gewesen, würde ich mal sagen, Final Fantasy, und es hat halt einen Haufen Ableger gehabt. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir wie immer den guten Markus dazu geholt. Hey Markus! Hey! Ableger von Final Fantasy. Joch, da gibt's einige, die wir beide sehr gern gespielt haben, einige, die wir beide nicht sehr gern gespielt haben und einige, die wir überhaupt nicht gespielt haben. Fangen wir doch mit dem an, von dem ich nie gespielt habe. Also zumindest den Teil nicht, und zwar Mystic Quest. Hast du das je gespielt? Oh ja, das war eins meiner ersten, damals tatsächlich noch Gameboy-Spiele. Ehrlich? Das hast du gespielt? Ich erinnere mich dran, weil ich durfte ja nicht Gameboy spielen und ich habe es meinem Dad einfach aus dem Schrank gemopst. Samt Gameboy. Nice. Und es war so geil, dieses Grün in Grün und schwarze Punkte drauf. Ja, ja, genau. Das erschien aber 92. Ich bin natürlich nie in der Story weitergekommen. Das erschien 92 unter dem Titel Final Fantasy Mystic Quest in den USA für Super Nintendo. Ich glaube, die haben damals gedacht, das sei Final Fantasy 2 oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr komisch vermarktet bei denen. Es war aber ein Ableger. Ich habe von dem Ding nicht so viel gehört. Also ich habe von dem schon gehört, aber ich habe es nie gespielt. Man findet dieses Spiel unter anderem in der Collection von Secret of Mana, weil das eigentlich der Vorgänger von Secret of Mana und wie ist der zweite Teil? Trails of Mana. Trails of Mana, richtig. Weil das dann Trails of Mana im Prinzip der Vorgänger von denen ist, weil dadurch gab es dann Secret of Mana. Großartiges Spiel. Ich finde, also Secret of Mana habe ich gespielt, damals auf dem Super Nintendo Emulator. Und kannst ja nicht mehr bezahlen heutzutage, funktioniert nicht. Ich fand Secret of Mana voll geil. Und sauschwer. Ja, da gab es echt Phasen, wo ich mir dachte, the fuck. Da gibt es. Ich muss ja sagen, ich habe es jetzt auch wieder gespielt in dieser Collection, die sie rauskam. Ja. Nicht die HD-Variante, sondern die alte. Nein, die HD-Variante ist furchtbar. Jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, wie zum Henker habe ich das damals geschafft? Ja, das frage ich mich auch, wo ich die Dings nochmal angefangen habe. Das fand ich ganz cool. Da war der Stil auch ganz hübsch. Da war das Kampfsystem, glaube ich, auch rundenbasiert, aber so gleichzeitig so ein bisschen actionmäßig rundenbasiert. Das war ein ganz komisches Kampfsystem. Das war so mehr Echtzeit, tatsächlich. Du konntest auch eigentlich immer nur einen steuern, aber dann in so eine Art Pausemenü gehen und denen zumindest Befehle geben, was sie zaubern sollen. Richtig, ja. Das war aber ziemlich gut gemacht, finde ich. Also ich finde auch die Musik ist von dem Ding absolut fantastisch. Die Story ist ganz cool, dass du halt so ein kleiner Junge bist, der halt zufälligerweise so ein Schwert findet und damit im Prinzip die Apokalypse auslöst, weil du dadurch einen Haufen Monster beschwörst. Ups. Aber es war dir ja bestimmt, dieses Schwert zu finden. Richtig, ja. Das Schwert hat dich ausgewählt. Ah, genau. Und das gab's damals für den Super Nintendo. Und das fand ich richtig geil. Das habe ich halt, wie gesagt, damals auf dem Emulator gespielt, weil ich habe keine andere Möglichkeit gehabt, das Spiel zu spielen. Und ja, und ich fand's geil. Ich fand's richtig gut. Das hat auch ein Remake gekriegt 2018, was ich mir mal angeguckt habe. Das riesengroße Problem bei dem Remake ist, erstens, es ist hässliches 3D. Es hat nicht diesen Charme mehr von diesem 16-Bit. Und ja. Es gibt Voice Acting, was mich nicht stören würde, wenn sich die Münder bewegen würden. Aber die haben alle so komplett Steingesichter, so Stoneface und gucken dich an. Ich habe auch mal reingeschaut und furchtbar. Meine Meinung ist, mir hätte es glaube ich besser gefallen, wenn es kein Voice Act hätte und für ein Handheld, also für ein DS rausgekommen wäre. Dann wäre es glaube ich sogar besser gewesen, ja. Weil da siehst du nicht so viel von der Grafik wie auf einem dicken Fernseher, weil wenn ich es in meine Switch gesteckt habe und habe es mir geliehen und dann auf einem 65-Zoll-Fernseher, abartig, wie hässlich das aussieht. Ja, ja, es gab es nicht für die Switch. Es gab es nur für. Das Remake gab es nur für PS4 und Windows. War das für PS4? Ja, ja. Irgendwoher, dann habe ich es mir für die PS4 geliehen gehabt. Das war von mir, weil ich schon ändert gekauft nichts, hab. Richtig, ändert nichts dran, dass der gleiche Fernseher ist. Nee, das ist halt so. Also ich saß halt echt hier dran, ich habe es halt echt eine Stunde gespielt. Also, nee. Dann war das der andere, den es für Switch jetzt auch gibt, oder? Welchen? Was kam doch jetzt für Switch raus? Trails of Mana, oder wie immer der Nachfolger heißt. Den gab's zum allerersten Mal in Deutschland, das ist ja das Witzige. Den gab's nie übersetzt. Ja, Trails of Mana. Den gab's nie übersetzt. Ja. Also den, also das Remake ist jetzt eine übersetzte Version und aber in der Collection ist das Remake, also das Original Trails of Mana auch übersetzt worden. Was ich sehr gut finde. Da hast du aber jetzt wieder das Problem bei Trails of Mana. Genau dasselbe Problem. Es ist in 3D, es ist zwar hübscher, ne? Aber das Original ist besser. Ja, ich habe es ja damals auf der Gamescon, da habe ich es gespielt, das Trails of Mana. Ich habe nur gesehen, bei einem Streamer, dem habe ich zugeguckt, und das Einzige, was ich da gesehen habe, ist halt, es erinnert mich zu sehr an die Yeez-Spiele, also an die YSYEEZ-Spiele. Oh, es spielt danke, sich, jetzt weiß ich endlich, woran es mich erinnert hat. Es spielt sich genauso. Jetzt so, hä? Es ist kein Ich hatte ja so, Trails of du Mana durftest mehr. Auf der Gamescon ja diesen ersten Krabbenboss besiegen. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwoher kommt es mir bekannt vor, wie sich's anfühlt. Und danke, jetzt weiß ich endlich woher. Das sieht original aus wie ein Yeez-Game. Wo ich mir das so. Das ist kein Trails of Mana mehr, aber gut, okay. Wenn ihr tatsächlich mal Mystic Quest, Trails of Mana und Secret of Mana spielen wollt und ihr habt zufälligerweise eine Switch, Empfehlung von mir, holt euch die Collection. Da kriegt ihr die Originalteile. Sind gut auf Deutsch übersetzt worden. Die sind sogar, ich glaube sogar, wenn nicht sogar neu übersetzt worden, weil es in dem alten Ding ein paar Übersetzungsfehler gab, bestimmt. Wenn sie Trails übersetzt haben, haben sie vermutlich gleich den ersten nochmal durchübersetzt. Wieso nicht? Das ist die Story super. Das Kampfsystem. Sie sind schwer, aber sie sind cool. Also für jeden, der tatsächlich Anspruch hat, dass es ein Spiel ist mit Schwierigkeitsgrad, und nichts gegen Nostalgiefaktor hat eine klare Empfehlung. Richtig, ja genau. Holt euch die Spiele, schaut euch die Dinge unbedingt an, weil die sind richtig, richtig gut. Was man auch eigentlich als Ableger sehen kann, weil es ist ja eigentlich auch von Square gemacht, glaube ich, ist Chrono Trigger. Das muss ich sagen, ist ein Spiel, da bin ich nur durch dich drauf gekommen. Das kannte ich vor dir überhaupt nicht. Das kanntest du von mir überhaupt nicht. Du hast es mir erst gezeigt. Du hast gesagt, du, hey Markus, hast du mal Chrono Trigger probiert? Ich, was ist das? Stimmt, das war die PlayStation 3-Fassung oder die PlayStation-Fassung damals. Richtig. Das ist, es war auch von Square Enix. Man könnte es auch als Ableger sehen, tatsächlich. Von ein bisschen so als Ableger von Final Fantasy. Es hat im Prinzip auch wieder diese wunderschöne Pixel-Grafik, die ich so liebe. Und da wurde aber der Charakterdesigner war derjenige, der für Dragon Ball bekannt war. Akira Toriyama. Der ist der Charakter. Das man ja auch an den Charakteren definitiv sieht. Ja, das siehst du an den Charakteren, auch an den gezeichneten Sachen. Das siehst du halt wirklich. Und das Spiel ist ein wirklich, wirklich schönes, wunderbar geniales Spiel. Mit einem coolen Kampfsystem, mit einer verdammt guten Story. Und ich hab das Spiel erst vor einiger Zeit richtig angefangen. Vor ganz wenigen Tagen tatsächlich. Ich hab's mir tatsächlich, weil ich's bei dir wieder gehört habe, jetzt auf die Liste mal, der will ich durchspielen. Weil für mich ist es erinnert mich immer sehr stark durch diese Mischung aus Zeichenstil à la Dragon Ball, aber Storyline fühlt sich an wie Square Enix typisch. Eher wie so ein Vorgänger von einem Dragon Quest. So ein bisschen schon, ja. Daran erinnert es mich immer sehr stark. Aber Chrono Trigger ist auch ein absoluter Klassiker, ist auch von sehr vielen Leuten sehr geliebt, kann ich auch verstehen, weil die Story ist fantastisch, die Charaktere sind sehr gut, die Musik ist großartig, das Kampfsystem ist spaßig. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Kann man sich wunderbar für PC holen, wenn für ein, keine Ahnung, im Store, wenn es halt nicht im Angebot ist, kostet es, glaube ich, keine Ahnung, 10 bis 20 Euro. Das ist okay. Für so ein Spiel ist das super. Es gibt es aber auch für Android, für Apple, für Nintendo DS gab es auch eine Version. Die hatte ich sogar mal. Die Nintendo DS-Version. Leider habe ich zu dem Zeitpunkt echt? Kohle. Ja, die hatte ich mal. Die hätte ich niemals verkaufen sollen, aber ich musste leider. Die Version. Alles hättest du verkaufen sollen, aber nicht das. Die ist unbezahlbar. Die ist echt unbezahlbar, ja. Das Ding ist echt scheiße selten. Die habe ich tatsächlich gehabt, die Version der Zeit lang. Natürlich gibt es die PlayStation-Version. Die PlayStation-Version, das ist das Lustige. Die kann man auf der PS3 im PSN-Store kaufen für ein paar Euro. Witzigerweise werden da dieselben Ladezeiten mitgeliefert wie bei der PlayStation-Fassung, weil die Ladezeiten sind auf der PlayStation-Fassung grauenhaft. Wenn du einen Kampf hast, ist der normale Kampf, also du kommst halt zum Gegner hin, Gegner positionieren sich und du kannst sofort angreifen. So, bei der PlayStation-Fassung, du kommst hin, du wartest ungefähr fast 10 Sekunden, bis der Kampf losgeht. Und das bei jedem Kampf. Und du kämpfst dauernd im Spiel. Das ist... Uiuiui. Autsch. Ist nicht gut. Es gab eine kleine Kontroverse über die PC-Fassung, weil die haben... die Grafik war extrem hässlich. Also die Sprites sahen komisch aus. Und da hat sich Square es nicht nehmen lassen und hat einfach die Original-Sprites genommen und hat das dann mit kostenlosen Patches verbessert. Und so wurde das Spiel von ultra schlecht bewertet auf richtig gut bewertet. Weil so sieht das Spiel jetzt auch aus wie im Original und nicht so komplett vermatscht und eklig. Wo sich jeder gedacht hat, warum habt ihr das so gemacht? Und Square hat gesagt, wir haben keine Ahnung, wir haben es halt gemacht. Billig. Ja, leider. Davon gibt es auch einen zweiten Teil, by the way. Chrono Cross. Der hat mit dem ersten Teil, ich weiß nicht, wie viel er mit dem ersten Teil zu tun hat, ich habe ihn nie richtig gespielt, ich hab ihn aber. Und bei Chrono Cross ist das Witzige, da kommt der Anfang drauf an, bei dem Spiel. Weil jedes Mal, wenn du das Spiel anfängst, hast du andere Charaktere, die dich begleiten am Anfang. Ja, da gab es ja so einen riesen Pool, glaube ich, an Charakteren. Ja, und die sind die alle zufällig. Waren. Alle zufällig, die du dann begegnest und die am Anfang direkt bei dir sind. Sehr interessantes System. Ich habe es nie gespielt. Ich kann dir leider nicht sagen, wie es genau ist. Aber es soll auch nicht schlecht sein, habe ich zumindest gehört. Ich kenne tatsächlich nur Bilder von den Charakteren. Und darum weiß ich, dass es sehr viele Charaktere gibt. Ja. Aber wie es spieltechnisch ist, das war aber dann, glaube ich, soweit ich weiß, dann schon in 3D wieder. Ja, das war für die PlayStation 1 in 3D, richtig. Also ich besitze es virtuell auf der PlayStation 3. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ding sogar immer noch anschalte, wegen den ganzen Klassikern, die ich darauf mal gekauft habe. Wie die ganzen alten Spiele, die halt noch nirgendwo als Remake aufgetaucht sind. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie Chrono Cross nochmal irgendwo veröffentlichen. Hätte ich nichts dagegen. Wenn du eine Liste schreibst, ich habe da auch noch ein paar Dinger für dich. Dann brauche ich nämlich meine PS3 nicht mehr. Oh ja, das wäre auch super. Ja, wenn sie die ganzen Klassiker mal neu machen würden oder irgendwo veröffentlichen würden, aber entweder legen die Rechte brach oder ich habe keinen Schimmer. Wer weiß. Oder wer man weiß. Glaubt nicht an den Erfolg, weil es heute nicht mehr funktionieren würde. Nein, ist ja nicht so, dass die scheiß Collection von Secret of Mana scheiße erfolgreich war oder so, ne? Naja, egal. Kommen wir aber zu der Ablegereihe, wo wir beide, glaube ich, unglaublich viel Zeit reingebuttert haben. Und zwar der Final Fantasy Tactics-Reihe. Oh. Ich liebe die Final Fantasy Tactics-Reihe. Das war mein erstes richtiges Rundenstrategie-Rollenspiel, was ich damals gespielt habe. Ich erinnere mich auch noch ganz genau dran, wie ich zu diesem Spiel kam. Ich erzähle es am Anfang, wie ich dazu kam, und dann erzählst du, wie du dazu kamst. Bei mir war das so, es gab den ersten Teil Final Fantasy Tactics damals für die PlayStation, das weiß ich noch. Ich habe aber Final Fantasy Tactics Advance, das für den Game Boy Advance, zum allerersten Mal gespielt, durch Zufall. Und zwar war ich auf einem Nostalgie-Trip anscheinend, und ich weiß es nicht. Und ich habe halt keinen Advance besessen, also habe ich mir halt, ja, emulatorenmäßig halt die Spiele besorgt. Und habe dann Final Fantasy Tactics auf dem Emulator an einem, in den Sommerferien damals, habe ich dieses Spiel gespielt. Ununterbrochen, jeden Tag, mindestens 8 bis 12 Stunden. Weil es so gut war von der Geschichte, vom Kampfsystem, das hatte das Jobsystem drin, dass du, je nachdem, was du für Waffen benutzt hast, konntest du andere Fähigkeiten auswählen, konntest du andere Dinge lernen. Die fantastische, großartige, herrliche Musik, die Welt, in der du lebst, ist die Final Fantasy XII Welt, in der du spielst. Es ist absolut fantastisch. Und dieses Spiel habe ich dann eines Tages Markus beigebracht. Und zwar folgendermaßen. Ja, ich kann mich noch erinnern, das war damals in der Ausbildung, als ich im Wohnheim fürs Wochenende eingepfercht war. Und da haben wir gesprochen, weil ich habe so zu dir gemeint, weil ich liebe ja Taktikspiele. Ja. Abgehört, ich habe gesagt, ich habe jetzt die ganzen Taktik-Games durch, auch Tactics Ogre und so. Ich bräuchte mal wieder was Gutes. Und dann sagst du so aus dem Off, so ohne Zusammenhang, ja, hast du nicht Final Fantasy Tactics, hast du das auch schon durch? Wie? Final Fantasy Tactics? Was, sowas gibt's? Ja, ja, warte mal, ich schick dir da mal was. Mach das. Und dann habe ich auch diesen Emulator gehabt, habe das Spiel getestet. 12 Stunden später kamst du auch wieder in den Chatroom. Mhm. Bist du wieder wach oder noch? Und meine Antwort war nur, was soll die Frage noch? Das Spiel ist gut. Oh, Tactics. Oh. Es war so geil. Es hat der Stil hat so gut gepasst. Dieser wunderschöne Pixel-Stil hat so gut gepasst. Die Soundtracks. Und ich warte bis heute auf ein gottverdammtes Remake von diesem Spiel. Und zwar kein oberstes neues Remake, sondern einfach nur, hey, spielst auf Steam, have fun. Oder irgendwie sowas. Oder hey, du bist auf der PS4, have fun. Yay. Weil wir haben nichts dran getan und du darfst dafür nur 35 Euro bis 40 Euro zahlen. Sofort. Kein Thema. Sofort. Dieses Spiel gibt es witzigerweise nicht nur für den Game Boy Advance, sondern auch in der Virtual Control Version für die Wii U und die okay. Wii. Das heißt, wenn du eine Wii hast, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Shop noch online ist. Bei der Wii U ist der Shop noch online, das weiß ich. Kannst du auf der Wii U Final Fantasy Tactics für, ich glaube, 8 Euro kaufen. Es ist komplett unverändert, also das Advance, es ist komplett unverändert. Und du kannst Final Fantasy Tactics Advance auf deiner Wii U spielen. Endlich mal wieder ein Grund, das Gerät einzuschalten. Auf deinem riesengroßen Fernseher kannst du ein Pixel-Spiel, was für den Game Boy Advance ausgelegt ist, spielen. Ach du, da reicht mir von der Wii U ja eigentlich schon der mitgelieferte Monitor. Ja, das ist super. Und es funktioniert auch mit Touchpad hervorragend. Ich glaube zumindest, dass es funktioniert. Damals habe ich in meiner Ausbildung dann, habe ich mir für ganz wenig Geld einen Game Boy Advance gekauft und das Final Fantasy Tactics Spiel, was eigentlich der einzige Grund, warum ich mir so einen Game Boy Advance gekauft habe. Und habe dann in meiner Ausbildungszeit mehr mit diesem Spiel verbracht, als in meiner schulischen Ausbildung aufzupassen. Ernsthaft? Ich saß da dran und habe stundenlang Final Fantasy Tactics gespielt. Als du mich gefragt hast, was ich da tue, habe ich gesagt, ich spiele gerade Tactics, lass mich in Ruhe. So habe ich halt das zweite Lehrjahr meiner beruflichen Karriere damals verbracht. Die hätten uns nicht sagen sollen, ihr braucht keine Prüfung schreiben. Selber schuld. Was sagt ihr mir denn auch? Kein Wunder, dass ihr mich da hinsetzt und vor allem, dass ich Tactics spiele. Ich habe das den ganzen Tag gespielt. Ich habe das auf dem Weg zur Schule gespielt, zur Ausbildungsschule. Habe es in der Ausbildungsschule gespielt, in der Mittagspause und nachmittags auch. Den ganzen Tag. Ist ja auch durchaus verständlich, weil es war wirklich eins der Spiele, wo ich sagte, aber hat ja wirklich alles gepasst. Es war so gut. Ich weiß nur, ich habe mich immer in die Jobs verloren. Oh ja, mich da mein Team so zusammenstellen, was sind die perfekten Jobs, wie interagiert wer mit wem und wow. Es war so gut gemacht, es war richtig gut. Da gab es ja auch das Tactics Ogre, das war ja auch von Square damals, soweit ich noch weiß. Ja. Ja, das war von Square damals. Und der Publisher Quest war das. Ah. Das ist aber von der Publisher war mal Atlas in den USA. Das erklärt viel. Das erklärt sehr viel. Aber ich dachte vom Stil, dass die schon Square irgendwie mit beteiligt waren. Ich dachte auch. Es gab 2010 gab es ein Remake, Tactics Ogre, für die PSP. Das Remake habe ich, das habe ich nicht verkauft, das habe ich immer noch. Tactics Ogre Legends Cling Together. Das Ding ist so geil, aber fuck schwer. Alter Schwede, ist das schwer. Das Geile ist auch, in den Tactics Ogre Spiel, die reden in Altenglisch. Das heißt, die reden nicht in verständlich normalen Englisch, sondern sie reden in Altenglisch. Das ist richtig geil. Das ist richtig schön zum Flair dazu. Es ist so schwer, aber es ist so gut. Oh, das habe ich damals gekauft. Da war der Soundtrack mit bei. Die Edition habe ich noch hier. Das ist so eine Special Edition gewesen für 30, 40 Euro. Ich glaube, ja, PSP-Spiel. Ja, das sieht gut aus. Das sieht nach einem Tactics-Spiel aus. Ich muss das haben. Let Us Cling Together. Ja, das war so geil. Richtig gutes Spiel. Wenn du das noch günstig findest, schlag zu. Das Wenn stört mich da dran. Das Wenn, ja, das ist immer das Problem. Aber das Ding ist richtig geil. Es gab's den Original gab's für Super Famicom, also für Super Nintendo 95, danach für den Sega Saturn 96 und für die PlayStation 97. Und dann irgendwann das Remake halt für die PSP. Dann gab es aber den Originaltitel Final Fantasy Tactics The War of the Lion. War of the Lions. Also das Original heißt einfach nur Final Fantasy Tactics. Das erschien damals für die PlayStation, das weiß ich. Und dann gab es ein Remake dazu für die PSP, The War of the Lions. Das habe ich. Das habe ich auch hier. Leider nur die UMD, weil ich es damals gebraucht gekauft habe, hat man mir nur die UMD zugeschickt. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber ich hab's. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Auch ein sehr, sehr gutes Taktikspiel, aber auch wieder fuck schwer. Unglaublich schwer. Hast du eins davon mal gespielt? Von den Originalen sozusagen? Von den Originalen nicht, nein. Von den Originalen nicht, nein. Also du weißt selber, wie die zu bekommen sind. Relativ schwierig, ja. Deswegen bin ich nie in den Genuss gekommen. Vor allem Tactics hat es bei uns, glaube ich, nie gegeben. Die sind, glaube ich, bei uns nie erschienen. Auf Disc, soweit ich weiß. Die gab es halt nur in Amerika. Also, wenn ich mich nicht ganz stark irre. Gab es bei uns nur die Advance-Teile, Advance 1 und dann auch später Final Fantasy Tactics A2, also Advance 2, Grimoire of the Rift. Das erschien für den DS. Und da war ich damals angepisst, weil ich hatte keinen DS und der Emulator funktionierte nicht. Das ist ein Spiel, für das kauft man sich einen DS. Habe ich dann auch später. Ich habe mir dann eiskalt, ich habe keine Ahnung wie viele Jahre später, habe ich mir einen, als ich dann endlich richtig Geld hatte, habe ich mir einen DS gekauft, habe mir Final Fantasy Tactics A2 gekauft, habe ich, während ich um mich herum eine PS3, eine Xbox 360 und einen guten PC besessen habe, saß ich auf meiner Couch und habe stundenlang Final Fantasy Tactics A2 gespielt. Ich glaube, von meinen DS-Spielen ist Tactics A2 das mit den meisten Spielstunden drauf. Ja, es ist tatsächlich das mit den meisten Spielstunden drauf. Es ist nicht so gut wie Tactics Advance, das gebe ich zu, weil die Story ist so halt nicht so geht. Der Hauptcharakter ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ja. Aber das Spiel selber ist wieder absolut fantastisch. Die Effekte sind geiler, weil es auf dem DS aussieht, weil es auf dem DS ist. Die Jobsysteme sind wieder der absolute Hammer, wie du dich da wieder drin verlieren kannst, in den Kämpfen fliehen kannst, in den Gildenkriegen, die du da machen kannst. Boah. Kannst ja auch schon im ersten Teil. Das war übel. Die Gildenkriege, die ich eigentlich nur genutzt habe, um aufzuleveln. Echt? Ja, die habe ich nur genutzt. Ich habe immer gelevelt, damit ich die Gildenkriege machen. Ich habe die Leute dafür genutzt, damit ich aufleveln kann. Weil ich liebe es, Leute einfach mal ab und zu nur heillos zu vernichten, ohne groß denken zu müssen, und dann muss es so mit overpowerten Gegnern so einfache Schlachten sein. Das war auch wieder richtig geil, das gab's für den DS. Gibt's auch heute noch. Ist aber auch nicht mehr so leicht zu kriegen. Nein. Deswegen ist es ein DS-Spiel, das ich, egal was ich verkaufe, aber niemals Tactics A2. Ja, das ist auch so wie bei mir. Egal was ich irgendwann mal verkaufen oder abgeben werde, niemals Tactics A2. Niemals, nie. Weil das Spiel... Das war sogar damals, als ich ein bisschen Geldknappheit hatte. Ich habe meine gesamte Pokémon-Sammlung verkauft. Stimmt, ja, hast du gesagt. Aber nicht Tactics A2. Nein. Das ist übergeblieben. Tactics, es war bei mir auch so. Ich musste auch ein paar Spiele loswerden. Und da habe ich auch meine DS-Sammlung im Prinzip aufgelöst. Aber niemals Tactics A2. Niemals. Das ist ein fantastisches Spiel und das wird auch bis zum heutigen Tage wird das bei mir bleiben, weil es ist richtig gut. Ach, auch wenn jeden, es ein gutes Strategiespiel zu schätzen weiß, es fesselt stundenlang auf die Couch. Ja, es ist so gut. Das kannst du auch so nur nebenher spielen. Spielst du eine Schlacht, was du machst dann, speicherst aus, dann so 3-4 Stunden später, ach komm, ich spiele noch eine Runde. Zack, ich kann auch mal eine Schlacht. Ich verstehe deine Beschreibung gerade nicht. Man macht eine Schlacht, speichert und schaltet aus. Eine Schlacht, du weißt, wie lange eine Schlacht dauern kann. Ja, aber Stunde. In welcher Welt lebst du? Dass man nach einer Schlacht normale Menschen würden das so tun. Wir sind einfach 8 bis 12 Stunden lang weiter sitzen geblieben. Das ist ja das Gute an dem Ding, man konnte es ja überall mit hinnehmen. Ich glaube immer noch, dass wir die normalen Menschen sind. Ja, stimmt auch wieder. Aber auf jeden Fall. Die Taktikspiele sind absolut so geil in jeglicher Hinsicht. Holt euch, wenn ihr irgendwie die Chance dazu habt, holt euch eine Taktikspiele und ihr steht auf so Strategie-Rollenspiele mit so rundenbasierten Kampfsystemen. Holt euch um Himmels Willen eins dieser Games, weil die sind so gut. Die können euch wochenlang beschäftigen, ganz ehrlich. Die sind richtig, richtig geil. Absolut. Also nach dem Podcast packen wir unseren DS aus. Ich bin in Versuchung. Ich habe ihn schon im Blick, er ist direkt vor mir. Ich habe gerade schon das Spiel direkt im Blick. Ich müsste nur mein DS finden. Oh ja, oh Gott, es ist so gut. Auf jeden Fall, wenn ihr auch nur ansatzweise Bock auf solche Taktikspiele habt, um Gottes Willen, oder wenn ihr Fire Emblem kennt und ihr sucht was Neues, ne? Und ihr habt zufällig noch einen alten DS rumliegen oder einen DS rumliegen, der zum Beispiel die Advance-Spiele spielen kann oder einen 3DS, der ihr habt zufälligerweise noch das Final Fantasy Tactics rumliegen, was ich nicht glaube, aber es ist halt schwierig zu kriegen leider. Aber wenn ihr das zufällig irgendwo findet, günstig, nehmt es euch mit. Oder wenn ihr noch eine PSP habt und unbedingt mal das Tactics-Spiel ausprobieren wollt, holt es euch da. Oder wenn ihr eine PS3 habt und ihr habt einen amerikanischen Account, dann kauft euch für ein paar Euro Final Fantasy Tactics. Oder ihr kauft euch im Store bei der PSP das Tactics für einen 10er. Kann man glaube ich auch machen. Das ist War of the Lion. Großartig. Wenn ihr Tactics-Spiele mögt, holt euch die Dinger einfach. Die sind super. Absolut herrlich. Kommen wir zu der nächsten Ablegereihe. Und zwar, die habe ich auch relativ wenig gespielt. Und zwar Crystal Chronicles. Hast du einen der Crystal Chronicles Teile gespielt? Ich selbst tatsächlich nur mal knapp für 20 Minuten. Es lag aber daran, weil Kumpel von mir damals gesagt, hey, ich habe ein Final Fantasy, das du nicht kennst. Und dann hat er mich spielen lassen. Und natürlich habe ich mich nicht reingefuchst, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich nur neidisch gewesen. Ich kann es nicht spielen, weil ich habe das Gerät nicht. Ja, weil Crystal Chronicles erschien damals nur für den GameCube. Das Original. Ja. Und das war halt in der Zeit, da konnten wir uns noch nicht alles leisten an Konsolen. Richtig. Es ist mehr auf Multiplayer ausgelegt und es ist auch mehr auf nicht auf rundenbasierte Schlachten, sondern mehr auf so Echtzeit-Schlachten ausgelegt. So ein Echtzeit-Kampfsystem sogar ein bisschen. Ja, und so ein bisschen auch mit Dungeon Crawl. Bisschen mit Dungeon Crawl, richtig, ja. Es gibt mehrere Teile von diesen Spielen. Es gibt einmal das normale, das Crystal Chronicles. Dann gibt es The Rings of Fate, das gab's für den DS. Dann gab es Crystal Chronicles My Life as a King, gab's für die Wii. Dann My Life as a Dark Lord, gab's auch für die Wii. Dann gab es Echo of Time für den Nintendo DS und die Wii, das habe ich sogar. Und Crystal Barrows, das habe ich für die Wii damals gespielt, das war furchtbar. Das eigentliche Spiel habe ich nie gespielt. Man hat jetzt dann aber bald die Möglichkeit dazu, das Spiel nochmal zu spielen, weil es kommt ein Final Fantasy Crystal Chronicles Remake raus für die Switch und die PS4. Und das Schöne daran ist, die sind untereinander spielbar. Das heißt, du kannst. Ich dachte, das sollte schon rauskommen. Es sollte schon längst draußen sein, aber es kommt erst. Irgendwas mit Januar war doch mal letztes Jahr. Ja, jetzt heißt es im August. Ende August. Ich bin aber tatsächlich gespannt, wie es ankommt, weil das ja tatsächlich, wie du sagtest, Multiplayer-lastig ist. Und es war sehr beliebt. Es war verdammt beliebt, das Spiel. Natürlich, weil deswegen durfte ich es ja auch bei meinem Kumpel spielen, weil du brauchst eigentlich jemand anders. Einer läuft nämlich immer mit so einer Urne rum. die so einen Kampfbereich festlegt, ich glaub, in dem du richtig kämpfen kannst. Und mit anderen Leuten konnten nur spielen, wenn sie so ein DS angeschlossen hatten. Nee, ein Advance angeschlossen hatten. Stimmt, ja. Und da brauchtest du noch extra Kabel dafür. Ja. Ach, die Accessories. Furchtbar. Damals, als wir für alles noch Kabel gebraucht haben. Damals, als du noch jeden Scheiß extra kaufen musstest. Katastrophe. Ich gucke dich an, Xbox! Du willst irgendwie speichern? Kauf dir doch eine Festplatte für 70 Euro. Die Welt hat sich doch noch nicht so viel geändert. Es gibt auch noch Dinge, da musst du jetzt alles extra kaufen. Ja, Nintendo, ich meine dich. Ja, Nintendo ist da irgendwie hängen geblieben. Die anderen Leute liefern alles dazu. Nintendo hat gesagt, haben die nicht damals alles dazu liefern? Haben die nicht damals, Geld bezahlt? Haben die nicht damals alles zu kaufen müssen? je. Naja, auf jeden Fall. Crystal Chronicles soll sehr gut sein. Ich habe es nie gespielt. Ich kann dir zu dem Teil absolut nichts sagen. Aber es erhielt sehr viele positive Kritiken. Das einzig Negative war ja, im Mehrspielmodus brauchst du halt einen Advance, den du an den Ding anschließen musstest. Aber wenn man es damals spielen konnte, warum nicht? Es funktioniert aber auch alleine ganz gut. Nochmal ganz kurz auf das Remake. Die Switch und die PSU-Version von dem Ding sind untereinander kompatibel. Das heißt, du kannst mit Leuten, die die Switch-Version haben, Leuten spielen, die auch die PS4-Version haben. Das ist ganz nett gemacht, finde ich. Das ist eine ganz coole Idee. Es gab noch Ring of Fate. Das gab es für den DS. Das habe ich ab und zu mal rumliegen sehen irgendwo. Kam so eine Durchschnittsbewertung. Ich weiß auch nichts über Ring of Fate. Ich habe nur gesehen, gibt's halt für den DS. Das ist genau wie My Life is King oder My Life is as a Dark Lord. Habe ich beide nie gespielt. Ich weiß nur, dass sie beide existieren. Ich muss auch sagen, die beiden habe ich nie gespielt. Also My Life is a King ist mehr so eine Aufbausimulation, in der man einen König spielt, und My Life is a Dark Lord ist vermutlich eine Aufbausimulation, wo man den Bösen spielt, sozusagen. Anscheinend. Im Spiel schlüpft man die Rolle von Mira, der Tochter des Dark Lords. Aufgabe ist es, im eigenen Turm möglichst clevere Fallen zu errichten, um die Helden davon abzuhalten, den Turm zu erklingen. Also... Es kommt mir sehr bekannt vor. Tower Defense. Da gab es auch wahrscheinlich eher so ein Fallenlege. Da kenne ich nämlich andere PlayStation 1-Spiele, die das einfach nur als Grundstory hattest. Du bist der Böse und du musst Helden vernichten. Lege Fallen aus. Dungeon Keeper. Nein, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Ja, Dungeon Keeper. Nein, nicht Dungeon Keeper. Nicht Dungeon Keeper. Dungeon Keeper ist Aufbau gewesen. Ja, okay. Aber das, was ich meinte, da konntest du, bevor der Level beginnt, durftest du Fallen in deinem Haus, in deiner Villa verteilen. Und dann bist du gekommen und dann war das Ziel von den Helden, dich als Bösewicht zu töten. Und dann bist du immer geschickt durch dein Haus gelaufen und hast sie dann in Fallgruben geworfen, in eiserne Jungfrauen und. Super sadistisch, aber super geil. Ich erinnere mich. Daran erinnert es mich gerade. Keine Ahnung. Ich weiß aber, es gibt ein Tower Defense über Final Fantasy. Das weiß ich. Das habe ich sogar. Defenders. Crystal Defenders ist ein Tower Defense Game für die PSP. Weil ich habe nämlich die PSP-Variante. Gibt es mittlerweile auch für Mobile, für PS3, für Wii. Und für 360. Das Ding ist ganz cool gemacht. Du stellst halt deine Leute irgendwo hin, ne? Über so ein Feld. Musst du halt immer so hinstellen und dann kommen sie halt so 1000 Viecher und die werden halt kaputt gekloppt. Und es ist schwer. Es ist echt schwer. Weil manche halten was aus, manche halten sehr viel aus, manche sind immun gegen Magie. Ist ganz cool gemacht. Kostet auch, glaube ich, keine Ahnung, 10 Euro oder so. Und es war ganz cool für zwischendurch. Aber es benutzt dieselben Sprites wie aus Final Fantasy Tactics. Deswegen habe ich es mir, glaube ich, geholt gehabt. Es benutzt tatsächlich dieselben Sprites, also dieselben Sprites für Magier, für Kämpfer und so weiter aus Final Fantasy Tactics. Das fand ich ganz cool. Das war ganz cool gemacht. Kriegt man auch überall günstig, glaube ich. Also halt. Aber es ist aber auch wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, es wird auch super auf PC passen oder auf die Switch. Aber, naja. Mehr zu warten können wir nicht. Dann haben wir noch Echoes of Time von Crystal Chronicles. Das habe ich hier. das kostete 5 Euro für die Wii. Als ich gespielt habe, wusste ich auch, warum es 5 Euro für die Wii kostet. Ach ja, wenn man sich freut, hey, ich habe ein Schnäppchen gemacht. Oh ja. Nein, doch nicht. Und dann spielst du es und stellst du fest, warum spiele ich gerade die DS-Version in dem DS-Simulator auf der Wii? so ein bisschen strange, das Ding. Es war auch nicht sonderlich gut, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob du es jemals gespielt hast. Keine Ahnung. Ich hab's gekauft, damals auch für 7 Euro. Hab's voller Freude eingelegt. Hab's eine Stunde gespielt. Hab's dann fluchend aus dem Laufwerk genommen. Und seitdem steht's irgendwo im Schrank und verstaubt. Ja, wie bei mir. Das ist die Geschichte dieses Spiels. Und mir. Ja. Dann gab es noch Final Fantasy The Crystal Barriers. Das war ein unglaublich furchtbarer Versuch, ein düsteres und erwachseneres Final Fantasy Chronicles zu machen, was komplette Scheiße war. Wo du einen unsympathischen Helden gespielt hast, der mit viel zu viel Action durch die Gegend gefahren ist, die ganze Zeit. Es war echt. Also, ich habe den Helden nicht lang durchgehalten, deswegen habe ich durchs Spiel aufgehört und fand es auch nicht so gut. Ich habe 3 Euro dafür bezahlt und habe es bisher noch nie eingelegt. Sei froh. Weil nach dem ersten Wii-Desaster mit Final Fantasy hatte ich keinen Bock auf ein zweites. Kann ich mir vorstellen, tatsächlich, ja. Kommen wir zum nächsten Ableger der Reihe, und zwar die Dissidia-Reihe, wovon es mittlerweile 3 Teile gibt, wo ich den ersten damals gespielt habe, weil du den so dermaßen gehypt hast und du den so großartig fandest und ich mir dachte, das ist ein Beat'em-up. Was kann ein Beat'em-up so gut sein? Du wirst so, ah, das ist voll gut, die Story ist auch voll gut. Als ich es dann selber gespielt habe, habe ich festgestellt, die Story von Dissidia ist blöd. Das Kampfsystem ist hä? Und das Spiel im Allgemeinen ist Ja, das erste, das war für mich einfach tatsächlich was Neues. Und du weißt, wie ich damals war. Ich habe immer diese großen JRPGs mit 100 Stunden gespielt. Ja. Und ich bin ja ein Storygamer. Ja. Und für mich ist ein Herz aufgegangen, als ich in einer Stunde eine Story beenden konnte. Eine Storyline. Ich war so gehypt, ich erinnere mich noch, wie ich dir vorgeschwärmt habe und dann eigentlich so ein Stück weit wie, was, so gut ist es gar nicht? Was, du kennst solche Art von Spielen? Für mich ist da echt eine neue Welt aufgegangen, weil ich kannte ja, Beat'em Up war für mich immer nur sowas wie Tekken im Multiplayer mit Freunden. Ja. Und da war ich immer der Typ, der in der Ecke stand und versucht hat, der Ein-Tasten-Kombo seines Kumpels zu entkommen. Ja, der richtig. 50 Stunden Spielzeit in dem Game hat und du spielst es seit 5 Minuten. Und dann kam für mich Dissidia. Ja. Und da dachte ich mir, wow, ich treffe, ich schaffe den Level und ich krieg Story. Was will ich mehr? Ja, die Story ist scheiße. Ja, ergibt so keinen Sinn. Das ist halt so, alle möglichen Final Fantasy Charaktere sind aus irgendeinem Grund in derselben Welt. Aber sie wissen haargenau, wer gut und wer böse ist. Deswegen sind die Guten und die Bösen immer miteinander unterwegs. Und verschiedenermaßen unterwegs. Und du denkst so, okay, alles klar. Und jetzt bekämpfen sie sich. Okay, gut, let's go. Es ist echt. Es macht keinen Sinn. Nein, es macht keinen Sinn. Wenn man mal mit Abstand da drauf guckt, nein. Und ich muss ehrlich peinlicherweise gestehen, aufgrund dessen, weil mir damals der erste so gut gefallen hat. Hast du dir den zweiten? Habe ich mir den zweiten gekauft, habe ihn eingelegt, dachte mir, das ist ja exakt das gleiche nochmal. Ja. Und ich habe mich so geärgert, ich habe 40 Euro ausgegeben und ich habe gefühlt ein Spiel bekommen, wo derselbe Inhalt war, nur heißt der Titel Nummer 2. Ja, das ist das Kranke gewesen an dem Spiel. Du hast von Dissidia, hast du den zweiten Teil dir gekauft, denkst du, hey, jetzt wird bestimmt alles besser und alles anders und so weiter. Und sie haben neue Figuren drin, wie Lightning aus Final Fantasy 13 und Yuna aus Final Fantasy 10. Und da haben so ein paar coole neue Charaktere drin und dann spielst du das und es ist genau dasselbe. Aber die haben sich ja nicht mal die Mühe gegeben, für die neuen Charaktere neue Stories einzufügen. Nein, es waren einfach Copy-and-Paste-Stories von anderen Charakteren. Ja, das war komplette Scheiße. Und dann gab es dieses ganz, ganz neue, dieses Dissidia-Mega-Kampfspiel-Ding, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ich weiß nur, das heißt Dissidia, das so dermaßen nicht erfolgreich war, dass es nach wenigen Wochen Free-to-Play war. Ich hoffe, Sie haben endlich aufgegeben, so ein Kampfspiel zu machen mit Final Fantasy. Ich hoffe auch, weil das Ding war Free-to-Play nach nur wenigen Wochen. und kostet mittlerweile, wenn man es sich in der Disc-Variante kauft, der glaube ich sogar der gut wie denselben Inhalt hat, wie die Free-to-Play-Variante, 5 Euro. Moment, ich habe jetzt gerade zufällig mal nachgeschaut. Ja, es kostet 5,70 Euro. Siehste? Neun. Das ist echt traurig. Also man. Aber das Steelbook sieht gut aus. Nee, nein. Ich habe es öfters in der Hand, wenn ich im Hashtag Not Sponsored GameStop stehe und ich jedes Mal denke, mein Gott, ist das hässlich. Und es wieder zurücklege. Ja gut, ich kann mir denken, warum, weil Lightning drauf ist. Und du magst Lightning ja gar nicht. Ich hasse Lightning, wie wir schon festgestellt haben. Ja, bin kein Fan. Null, nope, nope, nope, nope. Kommen wir zu der nächsten Ableger, und zwar die Fables-Reihe. In diesem Spiel in der Fables-Reihe spielt man einen Chocobo in der Hauptrolle, welcher in der Hauptstadt des Straußenähnlichen als straußenähnliches Gefährt dient. Während die Ableger für den Nintendo DS Minispiele-Sammlung sind, ist der Wii-Ableger ein Dungeon-RPG. Ich erinnere mich ganz vage an dieses Spiel. Oh, ich habe es geliebt. Das war doch, glaube ich, Chocobo Tales und diese ganzen Dinger. Ich habe Wo keine du wirklich Ahnung. Als Chocobo rumgerannt bist, du in Dungeons rein gelevelt ja. hast. Chocobo und Tales, gab's, richtig. Dann gab es ja auch noch so Ableger auf DS, wo du dann auch irgendwie so Karten gespielt hast und hier ein Minigame, da ein Minigame. Ja, Chocobo Tales gab es für den DS, richtig. Ich erinnere mich nur ganz dunkel daran, dass du das gespielt hast. Ich habe es geliebt. Und da kann ich heutzutage immer noch mit Stolz sagen, nicht wie bei Dissidia, ich liebe es auch jetzt noch, wenn ich es noch hätte. Aber es war so geil. Und dann gab es ja nicht nur Tales of Chocobo, sondern es gab ja auch Chocobo Dungeon. Stimmt, ja. Stimmt. Und das war dann das, jetzt habe ich es ein bisschen vermixt. Chocobo Tales war Minigames, das was du sagtest. Da gab es ein Minigame nach dem anderen. Immer voll cool, auch mit so schön gezeichnet, wie so Comic-Stil. Ja. Und Chocobo Dungeons war dann eher so 3D. Wirkliches 3D, du hattest auch irgend so einen Typen und bist immer in Dungeons gegangen, hast dir ein paar Chocobo-Freunde gesucht. Voll geil. Und es ist einfach für jemand, der tatsächlich, man muss niedlich mögen. Ja. Im Endeffekt denkst du die ganze Zeit, oh, das Ding ist so cute, ich will einfach mit diesem Ding weiter. Mit seiner roten Schärpe. Okay, ich komme jetzt schon wieder ins Schwärmen. Man merkt, dass das Spiel hat es mir angetan. Weder die DS-Variante noch die Wii-Variante sind verfügbar. Ja, das heißt, wieder sind eins nicht mal, mehr bezahlbar. Wieder mal eins der Spiele, die absolut nicht verfügbar sind. Es gibt aber eine Switch-Variante anscheinend. Ja, aber das sind tatsächlich die Spiele, wo ich mich dental rekursiv attackieren könnte, dass ich sie verkauft habe. Ich glaube, das Ding gibt es nur auf Japanisch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das Choco-Ding auch für die Wii gibt. Also Chocobo Tales gab es für DS auf jeden Fall mit den Minigames, sogar in deutscher Sprache. Und Chocobo Dungeons gab es ja für die Wii. Ja. Ich weiß nur nicht, ich glaube für die Switch gibt es schon irgendwas mit Ja, Chocobo. Aber es gibt es nur auf Japanisch tatsächlich, ja. Aber ja, Japanisch. Ja, es gibt es nur auf Japanisch. Es gibt Chocobo Dungeons gibt's für die Wii, das andere gab es für den DS. Und die beiden sind nicht mehr erhältlich, wie immer. Die guten Dinge sind halt meistens weg, aber auch die schlechten Spiele sind manchmal einfach weg. Tja, das ist mir diese typische, hätte ich es doch nur nicht weggegeben, ich Vollhonk. Also ich kann mich nur ganz, ganz, ganz wenig daran erinnern, dass du das auf dem DS gespielt hast und dass du so begeistert davon warst und ich so, okay, nix für mich. Was willst du mit, ich erinnere mich noch, als du gesagt hast, Markus, was willst du mit den quietschigen, bunten Viechern denn da die ganze Zeit? Ja, richtig, ja. Es war zu dem Zeitpunkt, wo ich so auf Edgelord-Variante rumgerannt bin, warum auch immer. Gott, hasse ich meine Jugend. Egal. Kommen wir zum nächsten Ableger der Reihe. Und aber zwar, Moment, eine Ergänzung noch. Es gibt tatsächlich Mystery Dungeons in der Everybody Edition für Switch zum Download, auch in englischer Sprachausgabe. Ah, dann bestimmt auch im Store. Musst du mir mal gucken. Im Store, ja. Im Store. Für 40 Euro. Die Digitalvariante also auch mit Englisch. Ja, also kann man das bestimmt mal spielen. Ich weiß gar nicht, welche Version das ist dann. Ich schätze mal die Wii-Variante oder neues? Wer weiß. Es sieht aus wie eine aufpolierte Wii-Variante. Da hättest du die Möglichkeit, das nochmal zu spielen. Kommen wir zum nächsten Ableger der Reihe, und zwar The Four Heroes of Light. Das habe ich gespielt. Gott, das kenne ich gar nicht. The Four Heroes of Light, man könnte meinen, es ist eine Proto-Version von Bravely Default. Es hat denselben Zeichenstil, okay, tatsächlich, wie Bravely Default. Es hat denselben Animationsstil. Es erschien damals für den DS. Ich habe mir das Ding durch Zufall mal gekauft für ein paar Euro. Und es ist an sich sehr klassisch angelegt. Es ist ein sehr klassisches Rollenspiel mit typisch menübasierten Kampfsystem, bekannten Jobs aus Final Fantasy-Serie. Und es ist ganz nice gemacht. In Europa erschien es 2010. Ja, es ist ganz nice gemacht. Es ist, hat eine ganz coole Story. Da geht es darum, einen Hauptcharakter, sobald ich mich noch dran erinnere, irgendein Fest, was gemacht werden musste mit einem seiner Freunde oder sowas. Und es ging irgendwie schief. Da wurden Drachen erweckt. Und du musst dann mit deinen vier Freunden losziehen und dann irgendwie das ganze Land wieder retten. Auf jeden Fall, es ist ein typisches, klassisches RPG. Und das für den DS. Es ist echt gut. Wenn man es irgendwo mal finden sollte, was ich natürlich nicht glaube, glaube ich, wir können mal ganz kurz nachgucken, ob es auch nur ansatzweise ja, geht noch. Gebraucht 70? 30 Euro. Ach, 30, das geht ja wirklich noch. Gebraucht 30 Euro, das ist noch okay. Es ist ein gutes, wirklich gutes Spiel. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man es irgendwo mal günstig findet. Einfach holen, anschauen. Ich fand das Ding nicht schlecht. Ist ein schönes, klassisches RPG. Und ich mag den Zeit, ich mag den Stil. Ich mag das sehr, sehr, sehr. Also den Stil mochte ich, das war richtig cool. Du hast es, glaube ich, nie gespielt, oder? Nein, ich kenne es tatsächlich gar nicht. Es ist cool. Also ich... Es ist nett, sagt man es mal so. Klassisches Rollenspiel, kann man sich holen, warum nicht. Dann gibt es Theater Rhythm, Final Fantasy, ein Rhythm-Musikspiel für den 3DS. Ich kenne nur vom Cover her, selbst gespielt habe ich es nicht. Nee, ich habe es tatsächlich mal gespielt. Ja, ich fand es furchtbar. Der Spieler tippt im Takt zu zahlreichen Melodien aus der Final Fantasy-Reihe auf den Touchscreen, während nicht mehr grundbekannte Szenen erlebt. Das klingt ja so spannend. Also ich muss sagen, ich fand es echt furchtbar. Obwohl ich wusste, dass es ein Rhythm-Game ist. Ich meine, die Melodie ist schon gut, aber ich hab's nie geschafft, irgendwie auch nur ansatzweise die Tasten drücken zu wollen, weil ich mir dachte, ah, die Melodie ist eigentlich geil. Also ich kenn's nur vom Cover her und vom Cover her dachte ich schon, es ist ein Rhythm-Game. Ich bin nicht so der Fan von Rhythm-Games. Nein, danke, tschüss. Und hab's nie gespielt. Ich kann dir nicht sagen, wie es ist. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Ich weiß nur, es ist ein Rhythm Game. Und ich bin nicht so der Fan von Rhythm Games. Bräuchten wir jetzt jemanden, der Rhythm Games mag, und der könnte uns sagen, ob es ein gutes war oder nicht. Die gibt's nicht. Meinst du? Nee, die gibt's nicht. Nein, es gibt Leute, die Rhythm Games mögen. Ich weiß, aber ich nicht. Kommen wir zu wieder einer Reihe, die ich nie gespielt habe. Die Final Fantasy Explorers. Da kann ich gar nichts zu sagen. Das ist ein Action-RPG. Was soll das sein? Das ist ein Action-RPG für den 3DS. Spieler können im Einzelspieler- oder im Multiplayer-Modus Dungeons bezwingen und Kristalle sammeln, die es auf der ganzen Spielwelt verteilt sind. Der Spieler kann aus mehr als 20 Klassen wählen und sich nach und die nach Belieben anpassen. Unter anderem ist es möglich, sich kurzzeitig in bekannte Charaktere aus vorherigen Final Fantasy-Teilen zu verwandeln, sowie gegen Gegner aus vorherigen Final Fantasy-Teilen anzutreten. Das Spiel wurde am 18. Dezember 2014 in Japan veröffentlicht. Der Release in Europa war am 29. Januar 2016. Das Spiel kriegst du gebraucht für 12 Euro, aber es ist relativ gut bewertet. Ich sehe aber auch gerade, warum. Nein, tatsächlich, wenn man jetzt so Bilder sieht, ohne das Spiel zu kennen, habe ich jetzt aus Spaß mal angeguckt. Es sieht eher nett aus. Für mich, der ein Desaster mit Dissidia erlebt hat, ich würde sagen, nee, das rühre ich nicht an, das erinnert mich zu sehr an Dissidia. Ich renne wieder nur mit den bekannten Charakteren rum, kämpfe, knüppel irgendwas nieder, und so ein einzelner Use Case, den ich draus ableiten würde, ist, ich kann mich so anziehen und den Charakter individualisieren. Nur aus der Perspektive eines, ich hab's nie gespielt und hab jetzt ein paar Bilder dazu gesehen. Also von dem, was ich hier gesehen habe, ist, ich kann mich in die neuen Leute verwandeln. Also in bekannte Leute verwandeln und kann alles niederschnetzeln. Passt schon, hervorragend, geil, Ende, tschüss. mehr fällt mir dazu irgendwie nicht ein. Also wenn ich so die ganzen Dinger da sehe. Also, yay, brauche ich nicht. Hervorragend. Gut. Kommen wir zum Spiel, was wir beide gespielt haben. Nein, was du gespielt hast, ich bei dir gesehen habe, mir gekauft habe, aber nie gespielt habe. Und zwar World of Final Fantasy. Oh Gott, das Spiel, das mich schon so lange begleitet, fast eigentlich wie ich die PS4 damals hatte. Nicht ganz, das weiß nicht ich. Ganz, war nicht ganz, das war nicht dein erstes. Das war nicht dein erstes. Es war nicht das erste, aber es war eins der ersten. Ich hab's noch nicht durch. Ich fand's ja so cool, wieder aus diesem Cuteness-Faktor wie in Chocobo Tales. Aber da ist er mir storytechnisch irgendwann auf den Keks gegangen. Es war so, es hatte so diesen Chibi-Stil so halb, aber du hattest auch so diesen ernsten Stil, du hattest zwei Charaktere, ich glaube, das sind Geschwister gewesen, die sich in... Du erinnerst dich aber nicht mehr an wirklich alles, also du hast auch so einen Filmriss. Ja, und du kannst mit mehreren Figuren, die du findest, kannst du sie übereinander stapeln, also stacken, genau, und mit denen dann angreifen. Zwei zusätzliche Monster. Und die müssen aber von der Größe, muss das jeweilige Dreiergespann Small, Medium and Large haben. Und dein Hauptcharakter kann entweder die Large oder die Small-Variante übernehmen, weil du sie hin und her switchen konntest. Zwischen Chibi und Normalperson. Aber du musst auch immer die richtigen Viecher dabei haben, weil manchmal gibt es auch Rätsel. Stimmt, ja. Und da musst du bestimmt nicht nur, dass es jetzt einfach wäre, weil eigentlich vom Stil her ist es für mich für Kinder ausgelegt. Das dachte ich, spiele ich, und irgendwann kommen die mit komplexen Rechenaufgaben, wie, ja, also, du brauchst ein Monster, das mindestens Feuerresistenz auf das ergibt. Du darfst maximal 5 Monster reinsetzen, also aufeinander stapeln. Es darf aber nur ein Large dabei sein, 2 Medium und 2 Small. Und die müssen zusammen addiert einen Feuerresistenzwert von 150 haben. Und ich denke, wow, wow. Jetzt reicht's dann aber. Ich habe den Stil gesehen bei dir, dachte mir so, bäh. Aber ich habe das Spiel selber mal gekauft. Was weiß ich, für ein paar Euro. Und dann wollte ich es anfangen und dann hieß es, ja, es gibt eine Switch-Version. Und in der Switch-Version gibt es mehr Sachen, mehr Story und so weiter. Und ich dachte, das ist aber unfair. Dann möchte ich aber auch das für die PC haben. Gibt es tatsächlich. Es gibt ein Update, das du dir für im Store für 8 Euro kaufen kannst, dass du dann den ganzen Update-Kram aus der Switch-Oriente auf die PC kriegst. Das ist ganz nett. Ich glaub, ist doch cool, wenn du nichts extra bezahlen musst. Ja, aber ich habe es nie gemacht bisher. Ich habe es nicht ein einziges Mal eingelegt. Das heißt, wenn vielleicht... Oh nein, dann muss ich es ja wieder von vorne anfangen. Boah, ich war schon halb durch. Nee, ich spiel's zu Ende und dann war's das. Ich hab's nicht mal angefangen, ich hab keine Ahnung, wie es ist. Ich hab's nur bei dir gesehen, das sah komisch aus mit dem Stacken, aber es ja, soll mich, ganz mich packt's sein. Irgendwie, einmal im Jahr packt's mich, dann spiel ich's für einen Tag und an dem Tag spiel ich's 2-3 Stunden, dann pack ich's wieder weg und denk mir, okay, ich spiel's irgendwann anders fertig. Dann gibt es ein RPG-Abenteuer, das speziell für mobile Geräte entwickelt wurde, und zwar Mobius Final Fantasy. Es ist weltweit für Android und iOS raus. Es ist ein Mobile Games. I don't give a shit about Mobile Games. Interessiert mich ein Scheiß. Kenn ich nicht mal. Wer spielt Mobile-Spiele? Also echt, fuck off. Das Ding gibt's anscheinend auch bald für PC. Was gibt's für PC? Ist free to play. I don't care. Das ist ein Mobile-Spiel, scheiß auf Mobile-Spiele. Genau wie das nächste Final Fantasy Axios Free-to-Play-Spiel für mobile Endgeräte, für fucking Handys. Der Spieler hat die Möglichkeit, ein Team aus 5 Protagonisten Final Fantasy-Universum auszuwählen. Ja, davon habe ich öfters mal Werbung gekriegt auf YouTube oder so, und es ist halt so, ja, du kämpfst halt mit denen. Yay, who cares, yay. Kommen wir aber zu auch einem meiner Lieblingsableger der Final Fantasy Reihe. Eigentlich sogar vom, und zwar den Ableger von Final Fantasy 7. Meinem Lieblingsableger. Oh, jetzt kommen wir endlich zum guten Zeug. Und zwar Crisis Core. Crisis Core ist ein exklusiv für die PSP erschienenes Spiel, was die Geschichte von Zack erzählt. Aus der Final Fantasy 7 Mythologie, kann man sagen, mittlerweile. Dem wesentlich cooleren Cloud. Ja. Und Dieses Spiel ist ein sehr, sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Es hat ein interessantes Kampfsystem. Es ist Action-Slot-basiert. Ja, ich fand es am Anfang, ehrlich gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn du Ende raus hast, ist gut. Aber wenn du drin warst, der Vorteil ist, die Story ist so packend, dass du es nicht einfach mal für ein paar Tage auf die Seite legst. Die Story war so gut. Das war eins meiner ersten PSP-Spiele damals. Für mich war es das erste PSP-Spiel, das ich durchgespielt habe. Und ich saß in meinem Zimmer damals mit Kopfhörern und es war alles ruhig um mich herum anscheinend. Und man hat sich gewundert, warum er mich nicht hört, weil ich die ganze Zeit auf meinem Bett saß und PSP gespielt habe. Ich habe dieses Spiel damals durchgespielt und ich habe geheult am Ende, weil es war ein fantastisches, großartiges Spiel, wo ich am Ende tatsächlich mehrere Tränchen verdrücken musste. Oder auch einfach freien Lauf gelassen habe, weil es so gut war von der Story her, vom Kampfsystem. Es war gewöhnungsbedürftig, aber cool. Aber die Story hat das Spiel ausgemacht. Das ist eins der bestgeschriebenen Spiele, die ich je gespielt habe. Es hat mich gefesselt und im Bann gehalten und auch mich hat es am Ende sehr wehmütig gestimmt. Ich hatte schon so ein bisschen die Tränen in den Augen. Es ist ein wunderschönes Spiel. Also ich finde das Ding super. Also ehrlich. Das Teil kriegst du auch nicht mehr günstig, glaube ich. Für mich aber sogar persönlich der beste Ableger bisher. Mit Tactics, ja. Also rein von den Storytelling her finde ich es tatsächlich sogar noch nur Storytelling, weil es mich so viel mehr gepackt hat emotional. Wie Tactics ist es tatsächlich noch eine Latte über Tactics. Ja, mich hat Tactics ein bisschen mehr gepackt, aber dennoch ist es ein wunderbar, wunderbar schönes Spiel. Und lass mich gucken. Das geht, 20 Euro. Das geht. Kann man sich, wenn man noch eine PSP daheim hat, um Himmels Willen, was macht ihr? Kauft euch Crisis Core, wenn ihr es nicht schon durch habt. Kauft es euch nochmal und stellt es euch ins Regal. Es war super. Es war klasse. Jeden Cent wert. Es ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Und sollte man tatsächlich gespielt haben, wenn man sich mit Final Fantasy VII stark beschäftigt hat damals. Ich finde es super. Es gab ja noch einen anderen Ableger. Dredge of Cerberus heißt das Ding. Was war das? Ein Shooter? Mit dem Vampir? Ich glaube, das ist der Grund, warum ich so ungern Shooter auf der Konsole spiele. Das war mit Vincent, ja? Und das war so ein Pseudo-Shooter, möchte ich es mal nennen. Man kann Shooter auf der Konsole spielen. Man kann Shooter sogar sehr gut auf der Konsole spielen. Aber für mich war das tatsächlich das erste Shooter-Spiel, in Anführungsstrichen gesprochen, auf Konsole. Aber nicht auf PlayStation 2. Die PlayStation und die PlayStation. Die PlayStation 1 ist eine Rollenspielkonsole. Die PlayStation 2 ist eine Rennspielkonsole, was da unglaublich viele Rennspiele gab, unter anderem auch. Und auch Rollenspiele. Die PlayStation 3 ist eine Shooter-Konsole, aber da hat es erst richtig angefangen. Ja. Davor. Auf der PlayStation 2 Shooter oder auf der PlayStation 1, die haben nie richtig funktioniert. Was du auch an Dredge of Cerberus gesehen hast. Das ja, war furchtbar. Und bei Dredge of Cerberus muss man auch sagen, erstens, die Story war in lang erzählt, das was in Final Fantasy VII über Vincent schon erzählt. Also wenn du richtig gespielt hast, du es rausbekommen hast. Ja. Und die du die Forschungsnotizen und alles auch liest. Also es war wenig Neues dabei. Die Grafik war selbst für PS2-Verhältnisse damals Der einzige Grund, warum ich es damals immer weitergespielt habe und dann auch aufgehört habe, ich wollte unbedingt sehen, wie Yuffie aussieht. Und als ich mir dann dachte, Gott, sieht die scheiße aus, habe ich immer weitergespielt. Ich hab's 10 Minuten gespielt, war bei der Steuerung komplett unzufrieden, fand das Spiel absolut grauenhaft und seitdem steht es im Regal. Ach, ich glaube, ich habe es irgendwo auch noch rumliegen. Oder hab ich's verkauft? Furchtbares Ding. Absolut furchtbares Ding. Also es war jetzt echt so typisch. Hätte nicht sein müssen. Für mich ist es rückblickend betrachtet, hey, ich bin Square Enix, versuchen wir uns doch mal an einem Shooter zum falschen Zeitpunkt. Ja, furchtbar. Das war, nee, das war nicht gut. Dabei ist Vincent eigentlich ein cooler Charakter gewesen. Tja, wenn man aber keine Ahnung hat, wie man Shooter produziert oder macht, kommt halt sowas dabei raus. Da brauchst du dir nur von Yakuza Dead Souls angucken. Die haben jahrelang Prügelspiele gemacht und dann machen sie einen Shooter. Das ist katastrophal schiefgegangen. Was es aber auch gab, es gab ja nicht nur Spieleableger, es gab ja auch Filmableger dazu. Und doch, gab es. Und da gab es 2001 einen vollständig animierten computeranimierten Kinofilm. Ich glaube, das sind alles Lügen. Final Fantasy, die Langeweile in dir, die Mächte in dir. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das war nur so ein CGI Cinematic Trailer, dachte ich immer. Ich dachte mir, man muss das Spiel dazu. Ich sehe schon, ich kann es nicht wegleugnen. Es ist ein furchtbarer Film, der zu dem damaligen Zeitpunkt sehr hübsch aussah, aber mit Final Fantasy null zu tun hat. Absolut. Und deswegen war auch tatsächlich die Story absolut daneben. Die Story war kompletter Schwachsinn. Ich meine, wenn wir jetzt gesagt hätten, hey, das ist ein koreanischer Film und der soll halt einfach nur CGI sein, wahrscheinlich hätte man noch irgendwas Komisches dran gefunden. Ja, aber das Ding hatte halt Final Fantasy gebrandet. Er war langweilig. Das Kämpfen, würde ich schon sagen. Die Action da drin war so, und der Bösewicht waren unsichtbare Viecher, wenn sie durch dich durchgefahren sind und seine Seele mitgenommen, tschüss, weg war's. Das war's. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mal mehr an den Plot erinnern. Relativ langweilig, uninteressant, braucht keiner, hat das Studio zerstört, die damit angefangen haben. Die haben dann irgendwann sich 4 Jahre später gedacht, okay gut, wenn wir einen originalen Film machen, das funktioniert nicht. Lass uns doch eine Fortsetzung zu unserem besten verkauften Spiel machen. Und zwar Final Fantasy VII Advanced Children. Das hat sich auch gut verkauft. Katastrophe. Ich muss sagen, der Film, aus meiner Sicht. Aber es sah hübsch aus. Ich dachte tatsächlich immer, hey, ist das vielleicht so ein Trailer für tatsächlich das deutsche Voice-Set, falls sie ein Remake machen? Die deutschen Stimmen in diesen Filmen sind sehr gut. Nicht alle. Aber die meisten. Aber die meisten sind sehr gut, wie die Stimme von Cloud. Ja, ist immerhin besser als das, was wir gekriegt haben in dem fucking Remake. Noch. Aber hey, sie haben im Remake immerhin Barrett besser hinbekommen. Alles andere schlechter, aber Barrett besser. Das ist auch der Einzige, der vermutlich auch Geld gekostet hat, weil die anderen klingen in dem 7er Remake so, als wäre sie, keine Ahnung, gerade im Office um die Ecke gelaufen. Ich sag, Jürgen, komm mal rüber kurz. Hast du kennst Bock, du, heute zwei Überstunden zu machen? Kennst du Claude? Wer? Na, Claude, der hier. Ja, den kenne ich. Ja, den sprichst du jetzt. Wie viele Tags? Ja, einmal pro Tag reicht, passt schon. Wir haben ja nur 3 Stunden Zeit. Ugh. Furchtbar. Ja, Advanced Children, du furchtbarer Film, den ich zweimal besitze. Einmal als Blu-ray-Variante und einmal als DVD-Variante im Steelbook. Das habe ich mir dabei nur gedacht. Ich muss sagen, ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Ich mochte ihn damals, tatsächlich. Ich nicht. Als er rauskam, auch schon damals. Mochte ich ihn. Bis ich ihn auch ein zweites schon. Mal geguckt habe. Und dann ein drittes Mal. Und ich mir immer dachte, irgendwie je öfter ich ihn gucke, desto langweiliger wird er. Der Kampf gegen den, was war das? Was haben die da gekämpft? Wann? Mitten im Film haben sie einmal gegen The Dragon gekämpft. Bahamut, stimmt. Das ist furchtbar. Das ist, seitdem ich diesen Sketch kenne, zu dem ich kann diesen Namen nicht mehr aussprechen, weil es so viele Arten gibt. Und am Ende haben sie gegen die Reunion gekämpft. Nein, das war nicht gegen die Reunion. Das war doch, Gott, wie hieß das Viech? War das Bahamut? Das war mitten im Film. Das war mitten, ja. Das war ganz nett. Am Ende haben sie gegen Sephiroth gekämpft, als die Reunion aus diesen anderen Motorradfahrer-Gang geworden ist. Boah, ich kann mich beim besten Willen nicht mal den Scheißfilm erinnern. Ich glaube, wir haben verdrängt. Egal. Schrott. Müll. Braucht keiner. Advanced Children. Schrott. Mir hat damals sehr gut gefallen, dass Cloud so geil einen Korb selbst von einem Geist bekommen hat. Hä? Ganz am Ende? Du hast ihn echt verdrängt. Ich habe ihn komplett verdrängt. Als Aris dann zu ihrem Zack gegangen ist und Cloud nur dran stand, okay, dann nehme ich ihn tiefer. Ich habe nur gesehen, wie sie und Zack nicht mal mit den Augen gezeigt wurden, sondern nur von den Mündern, wie sie gelächelt haben. Das war's. Ja, und dann hat sie zu ihm ja auch noch so Dinge gesagt, dass er sich endlich selbst vergeben muss und blabliblub. Wow, haben die den Charakter falsch interpretiert im Remake. Alter Schwede, haben die den komplett falsch interpretiert im Remake. Wenn du das jetzt sagst mit Advanced Children oder Advanced Children, dann, und du jetzt danach das Remake spielst, das ist eine komplett andere, das ist eine komplett andere Aerith, eine komplett falsche Aerith. Und ich hatte recht. Sie haben Aerith versaut. Ha! Scheiß auf das Remake. Es ist immer schön zu hören, wie man hört, dass du es absolut überhaupt nicht leiden kannst. Nicht mal so ein bisschen. Scheiß auf das Remake, ohne Witz. Dann gab es noch Kingsglaive Final Fantasy 15. Den ich mir auch angeguckt habe. Ich weiß nicht mehr, warum ich ihn gekauft habe. Ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe ihn mir eiskalt online angeguckt. Das war mir fuck egal. Der Film war Katastrophe. Absolute Katastrophe. Der König wurde gespielt von Sean Bean. Das fand ich sehr interessant, weil der König ist gestorben. Welch Wunder, oh Wunder. Der Film hat nichts zu der Story beigetragen. Hat einen der nervigsten Charaktere der Welt vorgestellt, der auch noch überlebt von dem Ganzen, was da passiert. Der ihn dann im Multiplayer-Part eine zentrale Rolle spielt, den aber kein Mensch gespielt hat und auch kein Mensch weiterspielen wird. Kingsglaive ist eine absolute Katastrophe, was Storytelling angeht, was eine Vorgeschichte von dem Spiel sein soll, die aber nichts erzählt, was du nicht auch im Spiel erfährst. Das Ding war komplette Scheiße. Die haben einen Charakter eingebaut, der wird, glaube ich, gespielt von Aaron Paul. Die haben einen Charakter eingebaut, nur um Aaron Paul zu kriegen, ne? Der in dem Film stirbt und im Spiel nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Ich muss sagen, jetzt, wo du es erzählst, ich weiß wieder, warum ich mir damals für 5 Euro gekauft habe. Warum? Du hast mir ja gesagt, du leihst mir Final Fantasy 15. Ja. Dann dachte ich mir, oh, da gibt's doch einen Film, der soll ja die Vorgeschichte sein. Den gibt's für 5 Euro, gucken wir den. Und deswegen habe ich so lange gehadert, weil du weißt, wie lange ich es mir von dir geliehen hatte, das Spiel. Es anzufangen, weil ich echt Schiss hatte, dass das Spiel so ist wie der Film. Es war so wie der Film. Ja, leider. Also meine Angst wurde bestätigt. Das war, boah. Ich hoffe, es ist der letzte Versuch gewesen, dass sie das so gemacht haben. Aber nein, Final Fantasy 15 war ja scheiß erfolgreich in Japan. Ich hoffe, sie versuchen einfach mal, wenn sie schon Filme produzieren wollen, einfach das, was sie in einem Game machen, auch in einem Film umsetzen zu können. Dann könnte der Film auch was werden. Das schaffen die nicht immer mit den Animes. Erinnere dich an Unlimited, an Final Fantasy Unlimited. Das war furchtbar. Das war ein scheiß Anime. Boah! Ugh. Ist das nicht sogar der, den ich hier hab? Ja! Der war echt. Den habe ich mir von dir ausgeliehen, für genau eine Folge. Und da habe ich gesagt, alles klar. Ich muss sagen, am Anfang, die ersten 3 Episoden, als sich die Story aufgebaut hat, dachte ich mir noch, okay, es wird besser. Die haben es irgendwie mit nervigen Charakteren. Dann kam eine Folge, wo ich dann auf einmal dachte, hä? Worum geht's jetzt eigentlich? Und es hat sich dann die restliche Serie durchgezogen. Irgendwann hast du nicht mehr verstanden, worum es denn geht. Ist jetzt der Typ mit dieser dreiläufigen Shotgun irgendwie drauf aus, mit der Tussi zusammenzukommen? Oder geht's irgendwie doch um diese Kiddies? Oder um... Du meinst um die 2 nervigsten Charaktere, ja, die jemals im Anime erfunden wurden? Leck mich am Arsch. Irgendwann habe ich an meinen Verstand erwähnen. Gezweifelt und dachte mir, eigentlich ist das alles, so sieht ein Chocobo die Final Fantasy Welt. Ja, lauter nervige Idioten, die man am liebsten zu Tode picken würde. Ich verstehe ihn vollkommen. Die rennen da rum, die knallen sich gegenseitig ab und schreien nur nervtötend rum. Was? Nach der ersten Folge dachte ich mir, so, alles klar, jetzt gebe ich Barks zurück. Ja, und das war alle Folgen. Hier kannst du bald den Scheiß. Hat es aus meiner Perspektive mit dem, dass es aus Sicht eines Chocobos erklärt, warum in jedem Final Fantasy, wo du Chocobos fangen kannst, die von dir weglaufen. Flashbacks von dem Film. Ah, nein! Oh Gott, das sind so nervige Kinder. Nein! Ja, das könnte allerdings wahr sein, ja. Tja, hier ist nichts mehr aufgeführt. Mir fällt auch ehrlich gesagt nichts mehr ein, was man noch zu den Ablegern sagen könnte. Es gibt gute, es gibt schlechte, wie am Anfang schon gesagt, es gibt gute, es gibt schlechte, es gibt okay. Die wichtigsten haben wir besprochen. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Großprojekt. Würde uns ja noch was einfallen. Ansonsten, ja, damit beenden wir das Großprojekt Final Fantasy mit diesem Podcast. Und freut euch auf die nächsten Podcasts, weil ich habe einiges in der Pipeline. Und freut mich, dass ihr zugehört habt bei den ganzen, über die ganzen Final Fantasies verteilt, über die wir jetzt geredet haben. Das ist, glaube ich, der 5. Teil des Podcasts. Ja. Meine Herren, Jesus Christ. Ja, es gibt ja auch jede Menge Teile mittlerweile. Es gibt jede Menge Teile, ja, das auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich sage wie immer, macht was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.